Das Partylied. Heute ist Samstag und die große Langeweile geht um. Wann sollten wir zur Disco gehen? Da wären wir ja dumm. Also beschließen heute einmal unter uns zu bleiben. Denn es ist so schön, sich mit Freunden seine Zeit zu vertreiben. Wir machen heute Party, oh. Wir machen heute einen Rauch, oh. Wir gehen heute nicht nach Hause, oh. Bleiben heute hier, yo. Wir machen heute Party, oh. Wir machen heute einen Rauch, oh. Wir gehen heute nicht nach Hause, oh. Bleib mal die, oh! Die Kasi ist längst angeschalten, eure Musik ist drin. Bei so einem geilen Abend hat das eben wieder einen Sinn. Pogo in einem kleinen Raum ist die Karte wunderbar. Doch Hauptsache wir haben Spaß, aber es ist auch völlig klar. Wir machen heute Party, oh, wir machen heute einen drauf, oh, wir gehen heute nach Hause, oh, bleiben heute hier, yo! Wir machen heute Party, oh,